Wird es weiter aufgenommen, Justizrat? Fragen Sie mich lieber, wie so etwas selbst von einer unbeteiligten Mittelsperson, wie ich es bin, zu ertragen ist. Mein Gott, man würde am liebsten alles zurücknehmen. Was heißt das? Es war einfach notwendig. Ich muss Ottilie recht geben, Bettina. Es war bitter notwendig. Ja, schau doch, Mutters Bild, zerschnitten. Wie konnte Vater so etwas tun? Mein Gott. Was bedeutet das? Das ist die schrecklichste Stunde meines Lebens. Ich ertrage sie nicht. Wir müssen uns nach Hilfe umsehen. Er rast. Ich habe die schlimmsten Befürchtungen, trotzdem der Sanitätsrat bei ihm ist. Er demoliert alle Familienbilder. Er trampelt auf ihren Kinderfotografien herum. Wodurch ist er denn so verstört worden? Ja, Herr Professor, was sollen wir denn getan haben? Du, Ottilie, du hast mir gesagt, unser Mann Ottilie hat mir gesagt, dass es notwendig ist. Und du, Wolfgang, und deine Frau, ihr habt in mich hineingeredet. Eigentlich weiß ich ja von dem Alten nichts. Du willst von allem nichts gewusst haben, du lügst, Bettine. Im Augenblick interessiert das alles nicht. Nehmen Sie alle Kraft zusammen, Sie müssen Ihrem Vater gegenübertreten. Sie müssen sich verantworten. Wo ist mein Sarg? Mein geliebter Papa. Ich will meinen Sarg sehen. Meinen Sarg. Ihr habt ihn doch mitgebracht. Und du, Wolfgang, wie? Springinsfeld. Du weißt doch, Springinsfeld habe ich dich genannt. Wie geht's dir, mein lieber Springinsfeld? Und was macht dein verstorbener Vater? Wie es bis dahin hat kommen können, weiß ich selber nicht. Was haben Sie ihm gesagt, Herr Professor? Es ist fraglich, Papa, wer unglücklicher von uns beiden ist. Ist es Ihnen bekannt, Herr Professor, dass ich Ihrer Mutter während ihrer Geburt 24 Stunden lang nicht von der Seite gewichen bin? Ihr Köpfchen war ziemlich deformiert, als Sie zur Welt kamen. Ich habe es sorgfältig, da es noch weich war, in die rechte Form gebracht. Heute haben Sie einen recht harten Kopf. Vater... Ich will dir nur sagen... Erlauben Sie, kann Ihre Philosophie, Sie sind doch Professor, mir einen vernünftigen Grund dafür bringen, weshalb wir beide in Tränen der Freude ausbrachen, Ihre Mutter und ich, als ich sie auf den Armen wiegte. Weshalb war ich so blind, nicht zu erkennen, dass ich meinen Mörder an der Brust hielt? Wie soll ich auf diesen entsetzlichen und ebenso ungerechten Vorwurf antworten? Es gibt keine Antwort. Herr Geheimrat, es ist eine widerrufliche Maßnahme. Vater, wir nehmen alles zurück. Wir dachten, es wäre zu deinem Besten. Du tust uns Unrecht. Was wir erstrebt haben, war letzten Endes nur eine Regelung. Meine Dame, grüßen Sie Ihren Drahtzieher. Vater, lass mich dir die Hand küssen. Fort. Begeifere mich nicht. Bettina, Wolfgang, Ottilie, ich möchte vorschlagen, Sie ziehen sich besser zurück. Zur Versöhnung ist jetzt nicht der Augenblick. Matthias, hier, ein Stuhl, komm, setz dich. Gehen Sie doch und rufen Sie den Sanitätsrat und Fräulein Inken. Hier, Matthias, alter Freund, trink das. Der Cognac wird dir gut tun. Matthias, was hast du? Sanitätsrat, was ist, um Gottes Willen? Das Herz. Inken. Ja, Matthias? Waren wir nicht in der Schweiz miteinander? Ja, freilich, Matthias. Wir waren in Art. Ich will wieder nach Art. Wir wollen nach Art reisen. Das Auto steht draußen, Matthias. Reisebereit. Wir können ohne Umstände losfahren. Winter setzen wir wie immer neben den Chauffeur und Professor Geiger steigt zu uns in den Wagen. Wirklich? Ist da nicht irgendwo ein Hindernis? Lass es im Augenblick, wie es ist. Komm, Matthias, nimm alles von mir, bis du wieder im Besitz deiner alten Kräfte bist. Ich bin ja doch du. Ich bin ja nichts anderes. Oh ja, ein besserer Vormund als Hanefeld bist du sicherlich. Kein Vormund, Matthias. Dein Geschöpf, dein Besitz, dein zweites Ich. Damit musst du rechnen, das musst du festhalten. Kann mir eigentlich jemand sagen, was geschehen ist? Ich glaube, ein Kandelaber ist umgefallen. draußen wartet der Wagen fort, Matthias. Kannst du begreifen, Ingen, was für ein Abgrund ein Leben von 70 Jahren ist? Niemand kann ohne Schwindel hinabblicken. Geiger, versprich mir, wenn man irgendetwas anfechten sollte, dass du meiner Ingen zur Seite stehen wirst. Das werde ich, Matthias. Das ist doch jetzt alles gleichgültig. Matthias, komm, ich flehe dich an. Ach, könnte ich dich auf meinen Armen davontragen? Horch mal. Wo kommt denn dieser Gesang her? Ein Chor. Gewaltig. Ingen, ich fühle klar und rein, wie ewige Güte am Werke ist. Matthias, was hast du? Sanitätsrat? Professor? Mein lieber alter Junge. Denken, nun nehmen Sie alle Kraft zusammen. Nicht nötig. Ich bin ganz ruhig. Sie hörten Vor Sonnenuntergang. Ein Hörspiel nach dem gleichnamigen Schauspiel von Gerhard Hauptmann. Hörspielbearbeitung Valerie Stiegele. Die Rollen und ihre Darsteller waren: Geheimrat Matthias Clausen, Heinz Hilpert. Wolfgang Clausen, Philosophieprofessor, Martin Benrath. Clotilde Clausen, seine Frau, Gisela Uhlen. Bettina Clausen, Angela Sallocker. Ottilie Clausen, Ilse-Lore Eberhardt. Erich Klamroth, ihr Mann, Benno Sterzenbach. Egmont Clausen, Thomas Braut. Sanitätsrat Steinitz, Ernst Walter Mitulski. Professor Geiger, Paul Dahlke. Justizrat Hanefeld, Gerd Westphal. Dr. Wuttke, Privatsekretär des Geheimrats, Horst Sachtleben. Pastor Immos, Fritz Rasp. Winter, Diener bei Geheimrat Clausen, Gustl Datz. Frau Peters, Edith Schulze-Westrum. Inken Peters, Helga Baumann. Oberbürgermeister Walter Holten. Stadtrat Paul Bürks. Regie Heinz-Günther Stamm. Produktion Bayerischer Rundfunk, Österreichischer Rundfunk 1962.